Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Heute beginnt der Kramermarkt. Richtig geiles Wetter, im ironischen Sinne gemeint. Also heute, ja, es war heute Mittag, wo ich beim Sport war. War strahlender Sonnenschein und ja, jetzt gerade hat es so vor einer Stunde in Strömen geregnet. Morgen ist der Kramermarkt-Umzug. Ich weiß nicht warum. Also Kramermarkt fängt schon an oder ist schon dran und morgen ist erst der Umzug. Ist so wie Kamelle in Köln und in Düsseldorf. Da ist Umzugswagen. Heute werden Klümpschgas geworfen. Ja, irgendwie mache ich mir ein bisschen Sorgen um meinen Nachbarn, also nicht Gammel Gandalf, der kann wegen mir krepieren. Hier, mein Nachbarn, der direkt nebenan wohnt, der ist eigentlich ja, in der Stadt, aber kommt dann irgendwann so um 16 Uhr, 16:30 nach Hause. Jetzt haben wir 7 und oder 19 Uhr, keine Ahnung, was mit dem los ist. Und hat ja auch Katzen, die immer ins Treppenhaus pissen und kacken und kotzen und so. Ja, die sitzen bestimmt unten vor verschlossener Tür, das sind Freigänger, aber naja, keine Ahnung, bis jetzt ist er noch nicht, der musste heute zum Zuckertest, der hat ja auch Diabetes, aber der ist irgendwie so ein bisschen Gaga im Kopf und keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ist er nicht wieder aufgetaucht, so, gucke gerade Evil, richtig geile Serie, also wenn ihr irgendwie schwarz im Netz gucken könnt oder legal, illegal, Evil, bin gerade bei der dritten Staffel, ist halt so, von der Kirche, die halt immer auf der Suche ist nach mysteriösen Vorfällen, die was mit dem Teufel zu tun haben, aber die Serie hat sich so in eine Richtung entwickelt, das ist Wahnsinn, also von der ersten Staffel jetzt bis zur dritten, aber die vierte ist auch schon in der Mache. Also Wahnsinn, also wo sich die Serie dahin entwickelt hat. Morgen, Schlag den Star, Michael Mintermeier gegen Olaf Schubert oder Schumann, also der in seinem Pulli immer auftritt, da in seinem selbstgestrickten, und Michael Mintermeier ist ja ein Begriff, also werde ich mal reingucken, natürlich nicht bis zum Schluss, weil das geht ja immer bis morgens früh in die Puppen und ja, sag, meinen Nachbarn mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich morgen ich will nicht auf dem Kramermarkt-Umzug, da laufe ich nur meiner Ex über den Weg und das wäre nicht gut für mein kleines Löwenherz, weil dann ist bestimmt auch mein Sohn da, den ich seit 8 Jahren nicht gesehen habe oder so. Keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr oder nicht sehen darf und das wäre nicht gut, wenn ich den sehen würde. Ich wüsste auch nicht, ob ich auf ihn zugehen würde. Sag, na Leon. Aber ich würde auf meine Ex zugehen, wenn die dann mit ihrem neuen Mr. Lover da wäre. Die hat ja jetzt geheiratet. Also laut meiner Auskunft bei der Stadt hat sie geheiratet. Ne? Und ich würde auf sie zugehen. Und dann, wenn er daneben ist, dann würde ich sagen, ah, na? Frau Wilken, ist er das? Ist er das? Und dann werde ich auf ihn zugehen und sage, komm, ich muss dich mal drücken. Ich muss dich mal drücken, solange ich noch Zeit habe. Ne? Bist du das wirklich? Bist du das wirklich? Ich kenne den ja von Fotos ja von früher, die waren ja schon mal vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren zusammen. Ist eine ganz schöne Kante, aber ist mir sowas von scheißegal. Ich glaube kaum, dass er sich da mit mir prügeln wird. Vor all den Millionen Leuten, die da morgen kommen, ne, soll ja da richtig viel los morgen auf dem Kramermarkt. Bist du das wirklich? Bist du das wirklich? Ja. Komm, ich muss dich mal drücken. Ne? Oder wenn sie alleine da ist, würde ich sagen, hör mal, was stimmt mit dir nur nicht? Du hast doch nicht wirklich geheiratet. Ne? Wie gesagt, ich habe eine Meldeauskunft gemacht. Ne? Ich wollte nur wissen, wo mein Sohn jetzt ist, weil die nicht mehr da leben. Wo sie gelebt haben, in der Nähe von meinem Zahnarzt, beim Dr. Zahn, in der Nähe vom Hochreiter Weg. Und da war ich ganz überrascht. Da dachte ich, Wilken? Kann ja gar nicht sein. Ne? Und ja, ist aber Der komplette Name. So, ich muss nochmal eben ganz kurz gucken, weil ich hatte meinen Klassenkameraden, der hieß Thomas Wilke. Aber ich glaube, ich muss mal eben gucken. Ich habe das hier eingerahmt bei mir im Zimmer hängen. Doch, Vivien Ruth Elfriede Wilken. Doch, Vivien Ruth Elfriede Wilken. Naja, bei Facebook hat sie irgendwie so ein Schaf und ein Pferd, ein kleines Pony als Profilbild. Naja. So, ich gucke das noch Evil zu Ende und mal gucken, mein Nachbar ist noch nicht da. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um den. Naja. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Start ins Wochenende. Wünsche euch natürlich Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Schluck auf, bleibt mir gewogen. Ciao.